SWR 2 Hörspiel. Kurz nach meiner zweiten Scheidung, ja, suchte ich in Barcelona ein Stadthäuschen mit Garten. Eine ehrgeizige Zielsetzung, aber es gelang mir. Ich hielt es für mehr als nur eine Laune. Nach zu vielen Jahren in Wohnungen mit funktionalen Möbeln und großen Gefrierschränken. Nun bot sich die günstige Gelegenheit, allein an einem ruhigen Ort zu leben. Eine einschneidende Veränderung. Ich glaube, die Philosophie dieser Veränderung bestand in dem Versuch, mich besser zu organisieren. Im Garten hinter dem Haus etwas anzupflanzen und gelegentlich etwas Warmes zu essen. Ein eigenes Haus war wie Anker zu werfen, sich an die Erde zu binden, Wurzeln zu schlagen. Eine Voraussetzung, von der alles Weitere abhing. Wie von der Tatsache, blond, hässlich oder in Japan geboren worden zu sein. In diesem Winter schneite es. Grund genug, sich zu erinnern, denn in Barcelona geschieht es eher selten. Doch brach davon abgesehen eine derartige Lawine von Ereignissen über mich herein, von denen jedes Einzelne diesen Winter zu einem denkwürdigen gemacht hätte. Ich begann ein unabhängiges Leben, aber zufällig wurde mir auch mein erster Fall übertragen. Und so lernte ich inmitten von Schnee und Umzug Subinspektor Garçon kennen. Gefährliche Riten. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Alicia Jiménez-Bartlett. Erster Teil, Die Blume des Bösen. Jener Winterabend, als all das begann, war kalt. Und ich hatte es mir mit einem guten kriminalistischen Buch und einem Glas Rotwein vor dem wärmenden Kamin gemütlich gemacht. Plötzlich klingelte das Telefon. Es war der Kommissario. Ich war überrascht, denn er rief mich nie zu Hause an. Noch überraschender war seine förmliche Ausdrucksweise. Sie müssten sich persönlich im Kommissariat einfinden, Petra. Wir haben einen Einsatz für Sie. Jetzt? Ich weiß, es ist nach 10. Es ist mir auch schrecklich. Kein Problem, ich bin schon unterwegs. Als ich im Kommissariat ankam, wartete der Kommissario schon auf mich. Inspektor González hat einen Skiunfall. Ich möchte, dass Sie ihn vertreten, solange er krankgeschrieben ist. Wenn Sie einen Augenblick hier warten, stelle ich Ihnen Subinspektor Garçon vor, mit dem Sie zusammenarbeiten werden. Ah ja. Ich meine, er wird unter Ihrer Leitung stehen. Subinspektor Garçon ist gerade aus Salamanca eingetroffen. Ein äußerst sympathischer Mann. Ich nickte. Aber mir war immer noch nicht klar, warum Sie mich hatten herkommen lassen. Denn mir war, trotz meiner brillanten Ausbildung als Rechtsanwältin und meines Studiums an der Polizeiakademie, noch keine herausragenden Fälle übertragen. Ich war die Intellektuelle, zudem eine Frau. Das heißt, mir fehlte eigentlich nur Schwarz oder Zigeunerin zu sein, um das Bild der Ausgegrenzten abzugeben. Gleich bei Dienstantritt war ich ins Polizeiarchiv abgeschoben worden, wo ich mich mit der Archivierung von Publikationen sowie der Bibliotheksführung beschäftigte, was mich aus Sicht der Kollegen endgültig auf einen rein theoretischen Status festlegte. Er ist ein energischer Mann, der Sie gut unterstützen wird. Er hat viel Erfahrung im Außendienst. Das ist ein schwieriger Fall für Ihr erstes Mal. Viel Erfolg, Petra. Schließlich kam Garçon herein und wirkte alles andere als energisch. Er war sehr grau, hatte einen dicken Bauch und sah unbeholfen aus. Und er reichte mir so zögerlich die Hand, als hätten wir uns wie Kinder geschlagen und wären jetzt verpflichtet, wieder Frieden zu schließen. Darf ich Ihnen Petra Delicado vorstellen, unser intellektuelles Juwel? Seit sie im Archiv arbeitet, ist alles perfekt datiert und organisiert. Auf ihre Initiative hin beziehen wir jetzt ausländische Zeitschriften und Bücher, die von der UNO, der UNESCO, von Interpol und dem FBI herausgegeben werden. Und das ist Fermín Garçon. Ein erfahrener Mann, der zuverlässig arbeitet. Sie werden sich schon verstehen. Sie können sich bestimmt denken, dass ich Sie um diese Zeit nicht nur von zu Hause her bestellt habe, damit Sie sich kennenlernen. Also am besten, wir kommen ohne Umschweife zur Sache. Ich möchte, dass Sie einen Vergewaltigungsfall übernehmen. Das Opfer hat schon eine erste Aussage gemacht. muss aber noch einmal befragt werden. Garçon und ich nickten, wie zwei synchron geschaltete Automaten. Subinspektor Garçon hatte schon Gelegenheit, die Akte einzusehen und wird sie über die Sachlage aufklären. Als wir im Flur standen, wusste ich nicht, was ich zu meinem neuen Kollegen hätte sagen können. Glücklicherweise begann er zu reden. Gut, der Fall ist schnell erklärt. Ein 17-jähriges Mädchen ist Opfer einer Vergewaltigung geworden. Sie wollte ihre Mutter abholen, die in einem Altenheim als Köchin arbeitet. Auf der Straße sprach sie einen jungen Mann an, er setzte ihr ein Messer an den Hals und drängte sie in einen Hauseingang. Hat er sie misshandelt? In gewisser Weise. Obwohl sie nur eine einzige Wunde auf dem Arm hat. Sie werden schon sehen. Was? Eine normale Vergewaltigung? Nur Penetration, aber keine Anzeichen von Sperma. Interessant. Würde das Mädchen den Jungen wiedererkennen? Warum gehen wir nicht rein und fragen sie? In einem kalten Amtszimmer erwartete uns das Opfer. Das Mädchen war blass und wirkte hilflos. Sie saß mit hängenden Schultern da und starrte zu Boden. Ich blätterte im Protokoll. Hast du sein Gesicht gesehen? Nein. Hatte er eine Maske auf? Eine Mütze. Es waren nur die Augen zu sehen. Und welche Farbe hatten sie? Weiß ich nicht. Er war groß und schlank, mehr weiß ich nicht. Hat er mit dir geredet? Er sagte, wenn ich nicht stillhalte, bringt er mich um. Hatte er irgendeinen Akzent? Etwas Besonderes? Weiß ich nicht. Er hatte diese Mütze vor dem Mund. Und er hat geflüstert. Mir fiel ein Verband etwas oberhalb ihres Handgelenks auf. Hat es der Vergewaltiger getan? Ja. Ein Schnitt? Nein, er wollte schon weg. Ich dachte, er würde mir nichts weiter tun, aber dann drückte er plötzlich seinen Arm fest auf meinen und ich spürte diesen stechenden Schmerz. Können wir die Wunde sehen? Sie war einen Moment lang verblüfft. Der Arzt hatte sie gerade erst verbunden. Ich wartete nicht auf seine Zustimmung. Schließlich hatte ich ja hier die Langsam Leitung. Und in absoluter Stille wickelte ich den Verband ab. Das ist ja interessant. Darf ich das auch mal sehen? Es war eine ziemlich merkwürdige, eher oberflächliche Wunde. In eigenwilliger Form, die tatsächlich nicht nach einer Kratzwunde oder einem Schnitt aussah. Ein perfekter Kreis. Aus winzigen Stichen, einer neben dem anderen. Hast du gesehen, wie er das gemacht hat? Oder ob er etwas in der Hand hatte? Ich weiß nur, dass er dicht bei mir war, aber gesehen habe ich nichts. Aber wie hat er das gemacht? Er hat nur zugedrückt. Ich überlegte. Das regungslose Gesicht des Mädchens half mir nicht gerade weiter bei meinem Verhör. Trotzdem ließ ich nicht locker. Hattest du den Eindruck, dass du ihn kennst? Ich habe doch schon gesagt, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich weiß. Ich meine, wie er sich bewegt hat, sein Gang. Nein. Nichts, was dir vertraut erschien. Nicht einmal ein Verdacht? Nein. Wartest du immer an derselben Stelle auf deine Mutter? Ja. Immer zur gleichen Zeit? Ja. Hat er was davon gehabt? Dass er dich vergewaltigt. Verstehst du, was ich meine? Ich will wissen, ob er erregt war, ob er stöhnte oder so. Angeekelt sah sie mich an. Vielleicht glaubte sie, dass mich all das amüsierte, dass ich auf eine perverse Art neugierig war. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, er war kalt und ruhig. Auch sie war kalt. Ihre Antworten waren emotionslos und es war offensichtlich, was sie dachte. Meine Fragen waren sinnlos, es war ein nutzloses Verhör. Sie wollte nur endlich gehen. Ist gut. Der Doktor wird dir den Arm wieder verbinden. Sie stand langsam auf, wobei sie den verletzten Arm mit dem anderen stützte und die Mullbinde hinter sich herschleifte. Gebeugt und blass ging sie hinaus. Als sie an Garçon vorbeikam, lächelte er sie unbeholfen an. Mach dir keine Sorgen. Wir werden den Scheißkerl schon finden. Ist mir doch egal. Um in Ruhe darüber nachzudenken, wie wir am besten anfangen sollten, stieg ich ins Archiv hinunter und ordnete Unterlagen, bis Garçon mich anrief. Tut mir leid, Petra, Sie zu stören, aber zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wieder ein Mädchen vergewaltigt wurde. Unser Fall, sie hat auch die Blume. Die Blume? Ja. Ich meine die merkwürdige Markierung auf dem Arm. Die Blume. Die Angelegenheit wurde langsam hässlich. Wir hatten es mit einem ganz gewöhnlichen Vergewaltiger zu tun, einschließlich Ritual und dem ganzen Mist. Dieses Mal hatte der Überfall im Stadtteil Lavaneda stattgefunden. Auch bei diesem Mädchen hatte es außer dem Aufdruck der Blume keine weiteren äußeren Verletzungen. Der Angreifer, ein großer und offensichtlich junger maskierter Mann, hatte das Mädchen angesprochen, als sie nach der Arbeit nach Hause ging. Er hatte sie mit einem Messer bedroht und zu einem eingezäunten Grundstück geschleppt. Dort ließ er sie auf eine Bierkiste steigen, die er vermutlich selbst dorthin gestellt hatte, und über den Zaun springen. Auf dem offenen Gelände hatte er sie dann vergewaltigt. Und ist der Vergewaltiger gekommen? Ich meine, hat er ejakuliert? Offensichtlich nicht. Das Mädchen war gerade in der Ambulanz. Jetzt ist eine Sozialarbeiterin bei ihr. In einer Stunde können Sie sie selbst befragen. Beim Anblick des zweiten Opfers hatte ich denselben Eindruck wie beim ersten. Ein kleines, hilfloses und erschrockenes Wesen. Sie war allein, die Eltern waren schon gegangen. Sie hatte blond gefärbte und von zu viel Dauerwellen und Haarspray strapazierte Haare. Höchstens 17 Jahre alt. Wie die erste schien sie nicht gerne zu reden. Sie arbeitete in einem Friseursalon in ihrem Viertel. Ich wasche Haare und fege den Salon abends schließlich ab. Bei dieser letzten Aufgabe hatte der Vergewaltiger sie überrascht. Die Markierung war ein Verbindungsmerkmal zwischen beiden Mädchen, obwohl sie sich überhaupt nicht kannten. Sie bestätigte, dass sie sein Gesicht nicht gesehen hatte. Aber Aussehen und Statur stimmten mit den Beschreibungen des ersten Opfers überein. Ebenso wie die rätselhafte Art, den Arm zu markieren. Er drückte mit irgendwas zu und es hat sehr weh getan. Hielt er es in der Hand? Dieses Objekt, mit dem er dich markiert hat. Stieß er damit zu oder sowas? Das weiß ich nicht. War es etwas an seinem Handgelenk? Vielleicht ein Armband? Ich weiß nicht. Plötzlich habe ich ein Stechen gespürt. Mir wurde schwindelig. Ihr kleines und wenig attraktives Gesicht war bleich, fast durchsichtig. Sie wirkte so zerbrechlich, dass ich fürchtete, sie würde im nächsten Moment wie ein Regenschirm zusammenklappen. Die zartesten Mädchen schienen die idealen Opfer für dieses Arschloch zu sein. Das war bis jetzt der einzige gemeinsame Nenner. Und die soziale Schicht, ergänzte Garçon ein paar Tage später. Beide stammen aus Arbeiterfamilien mit geringem Einkommen und haben keine Berufsausbildung. Richtig. Und wegen der Markierung können wir wohl davon ausgehen, dass es sich um einen und denselben Täter handelt. Was wollen Sie als nächstes tun? Mich in den Bars von Lavaneda umhören. Der Typ könnte irgendwo Stammgast sein. Vielleicht hat er in jener Nacht ordentlich getrunken, um sich Mut zu machen. Gasson wartete in einem Pub auf mich, der aussah wie ein Lagerhaus. Er war schon mitten in der Befragung. Ich bewunderte zum ersten Mal Gassons Professionalität. Er war unerschütterlich, immun gegenüber dem Getöse und der Feindseligkeit. Er schrie dem Besitzer seine Fragen ins Ohr, zeigte ihm Fotos von den vergewaltigten Mädchen und überprüfte ungerührt die Alibis, als hätte er sein ganzes Leben in Schuppen wie diesem. Nach einer Weile machte er mir mit dem Kopf ein Zeichen. Und wir gingen. Ich hatte weder den Mund aufgemacht, noch seine Unterhaltung verfolgt. Er weiß nichts. Mhm. Aber ich glaube, selbst wenn er was wüsste, hätte er das Maul nicht aufgemacht. Wir fuhren in die nächste Bar auf seiner Liste, die auch nicht gerade nach einem Teesalon aussah. Dieser Besitzer war ein ziemlich harmloser Typ, der darauf bestand, uns zu einem Bier einzuladen. Nur, dass auch er nicht redete. Er wusste von nichts und kannte auch niemanden, der uns hätte weiterhelfen können. In der fünften Kaschemme war ich bereits der Verzweiflung nah. Es war fast 1 Uhr morgens und wir füllten uns weiter mit Bier ab unter Jugendlichen der unterschiedlichsten Cliquen, die bei unseren Fragen an totalem Gedächtnisverlust litten. Ich hasste das alles hier und wollte nur noch nach Hause. Aber war das hier nicht genau das, wofür ich so lange gekämpft hatte? Endlich führte ich eine eigene Ermittlung und dazu gehören eben auch nächtliche Exkurse in Bars. Glauben Sie, dass wir auf diese Art etwas erreichen, Garçon? Nur Geduld. Beim Thema Vergewaltigung erstarren Sie erstmal alle vor Schreck. Sie reden kein Wort zu viel und geben keine Hinweise, von denen Sie nicht völlig überzeugt sind. Dabei ist es logisch, dass Sie nichts wirklich Wichtiges wissen. Diese Dinge geschehen eher im Verborgenen. Ach ja? Wir waren mit Gassons Liste durch. Ich war deprimiert, erfroren und erschöpft. Den Weg zu meinem Haus legten wir schweigend zurück. Ich will, dass Sie morgen Nachforschungen über die Familien der Mädchen anstellen. Die Familien? Ja, denken Sie daran, dass es Cousins, Onkel oder sonst wie nahestehende Männer gewesen sein könnten. Und wie wäre dann das Zeichen zu erklären? Die Mädchen haben doch nichts miteinander zu tun. Es gibt keine verwandtschaftliche Verbindung. Ist egal. Eine Sache kann uns über unbekannte Wege zur nächsten führen. Da wir überhaupt keine Spur haben, greifen wir eben jeden Faden auf, den wir finden. Zu Befehl, Inspektora. Ich erledige das. Ein paar Tage später gab es eine dritte Vergewaltigung mit der gleichen Markierung. Das Opfer war 18 Jahre alt, arbeitete Nachtschicht im Konfektionsgewerbe und wohnte im Stadtteil Garcia und hatte das Gesicht des Vergewaltigers ebenfalls nicht erkennen können. Doch schienen Größe, Aussehen, Methode und vor allem die grauenhafte Markierung des Arms darauf hinzuweisen, dass es sich um denselben Mann handelt. Der Vergewaltiger hatte, wie gewöhnlich, nicht ein einziges Wort gesagt und war ausgesprochen vorsichtig vorgegangen. Wir standen mit unseren Ermittlungen immer noch am Anfang. Jeder unserer Schritte hatte in die Irre geführt. Und wir hatten noch keine Idee, wie wir weiter vorgehen sollen. Weil der Fall in ein Serienverbrechen ausgeartet war, ging ich zu dem Polizeipsychologen in der Hoffnung, ein Profil entwerfen zu können. Was die mir dann präsentierten, war so offensichtlich, als stamme es aus einem Handbuch. Kindheitstraumata, dominante Mutter, nicht aufgelöster Ödipuskomplex, zeitweilige Impotenz, Unfähigkeit, normale Liebesbeziehungen einzugehen. Was halten Sie von dem ganzen Material, Subinspektor? Naja, ich hatte in Salamanca nie mit Psychopathen zu tun. Ich habe mir aus der Liste auffällig gewordener Straftäter ein paar Typen herausgesucht, die mir interessant erscheinen. Wenn es Ihnen recht ist, kann ich Sie alle zusammentrommeln, damit wir Sie um 9 Uhr befragen können. Das heißt, früh aufstehen. Ich bin es gewohnt, wenig zu schlafen. Um Zeit zu gewinnen, teilten wir uns die Arbeit auf. Garçon befragte einen Teil der Männer im Sitzungssaal und ich den anderen in unserem Arbeitszimmer. Wenn einer auf Bewährung raus war und als Tatverdächtiger vorgeladen wurde, nahm er sich das meistens sehr zu Herzen. Einer hat gerade gestanden. Er hat wirklich gestanden? Ja, das ist ein Beknackter, ziemlich unangenehm und aggressiv. Ich nehme an, er hat es einfach satt, zu Verhören bestellt zu werden und jetzt will er ein bisschen mit uns spielen. Und warum kommen Sie dann zu mir? Er hat gestanden und Sie sind die Chefin. Sie entscheiden, was wir tun sollen. Also gut. Gehen wir zu ihm. So, Inspektora Delicado wird dich jetzt befragen. Er sah mir direkt und herausfordernd in die Augen. Und ich konnte ihn mir genau ansehen. Er war groß und gut aussehend. Du warst es also. Erzähl doch erst mal, was du an den besagten Tagen gemacht hast. Hören Sie, jetzt reicht's. Ich habe das doch alles schon erzählt. Wurde alles aufgenommen. Warum hören Sie es sich nicht einfach an und lassen mich in Frieden? Womit hast du sie markiert? Antworte bitte. Ich erinnere mich nicht. Versuch dich zu erinnern. Mit einer Uhr. Ja, mit einer Uhr. Erklär das genauer. Na, mit einer Uhr. Wissen Sie einfach nicht, was eine Uhr ist? Du hast sie mit einer speziell präparierten Uhr markiert. Willst du das sagen? Na klar, mit einer normalen Uhr wird das kaum gehen. Kannst du mir beschreiben, wie die Uhr aussieht? Ja. Mit 2 Zeigern, Zifferblatt und einem Rädchen zum Aufziehen. Aha. Und wo hast du die Uhr präparieren lassen? Hören Sie, mir geht das Ganze ziemlich auf den Sack. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich es war. Ich habe sie Ihnen mal so richtig besorgt. Erst mit dem Schwanz und dann mit der Uhr. Die Tussis kriegen doch nie genug und wollen immer mehr. Also habe ich es Ihnen gegeben. So habe ich es gemacht. Und alle sind vor lauter Geilheit gekommen. Glauben Sie bloß nicht, dass die geheult haben. Jetzt hör mal! Garçon, keine Gewalt, bitte. Wie heißt du? Thomas. Ja, wunderbar. Thomas, ich werde dir keine weiteren Fragen mehr stellen. Jetzt zieh dich bitte aus. Spinnen Sie? Nein, wir müssen nur etwas überprüfen. Zieh dich aus. Kommt nicht in Frage. Dazu haben Sie kein Recht. Zieh dich aus! Nein, verdammt, ich zieh mich nicht aus. Es gibt Gesetze. Sie können mich nicht... Ich stand auf, ging zur Tür und schloss sie ab. Der Junge beobachtete mich nervös. Ich ging auf ihn zu, schnappte ihn am Hemdkragen und zog ihn hoch. Wenn du dich nicht sofort ausziehst, schwöre ich dir bei Gott, dass wir dir eine Trachtprügel verpassen. Das ist Gesetz. Er gab nach und zog sich wortlos aus. Dann stand der Junge in der Unterhose vor uns. Die Unterhose auch. Und stell dich gerade hin. Er war nackt. Er wusste weder, wie er stehen, noch wohin er schauen sollte. Gut, nochmal. Du sagst, dass du sie mit einer Uhr markiert hast. Kann ich mich setzen? Nein. Du hast sie vergewaltigt und dann mit einer Uhr markiert. Er bedeckte sich das Geschlechtsteil mit den Händen. Die Hände nach hinten. Red weiter. Wir hören dir zu. Das ist nicht legal. Mädchen zu vergewaltigen und sie mit einer Uhr zu markieren auch nicht. Ich war es nicht. Okay. Hast du nicht gerade das Gegenteil behauptet? Ich hab's in der Zeitung gelesen. Dann haben sie mich herbestellt. Ich war es nicht, sehen Sie das nicht? Aber seit ich auf Bewährung raus bin, werde ich ständig belästigt. Zieh dich wieder an, du Jammerlappen. Über eine Vergewaltigung macht man keine Witze. Hau ab! Als der Junge gegangen war, sprach mich Garçon an. Nicht schlecht, Inspektor. Sie haben mich überrascht. Sie waren ganz schön hart. Wie finden Sie das mit der Uhr, Garçon? Ich glaube, das ist eine interessante Idee. Es ist ein Gegenstand, den man nicht extra in die Hand nehmen muss. Aber man kann ihn jemand anderem auf die Haut drücken. Vielleicht gibt es eine Armbanduhr auf dem Markt, die mit Stacheln eingefasst ist. Für irgendeinen Sport oder für die Jagd, was weiß ich. Ja. Wir sollten uns dahinter klemmen. Vielleicht hat uns dieser Stümper weitergeholfen. Finden Sie das mit den Uhren raus. Zu Befehl. Wie zu erwarten, gab es auf dem Markt keine Armbanduhren mit Klingen oder Stacheln um das Zifferblatt herum. Wir dachten, es könnte sich vielleicht um eine Spezialanfertigung für Bergsteiger oder Taucher handeln. Aber anfangs sah es wie ein weiterer Fehlschlag aus. Aber immerhin blieb die Waffe einzigartig. Auch gut. Trotzdem wusste ich wieder nicht, in welche Richtung wir nun ermitteln sollten. Ich schlug dem Subinspektor eine Gegenüberstellung der drei Mädchen vor. Er benachrichtigte die Opfer und machte einen Termin. Sind die Mädchen da? Sitzen im Konferenzzimmer. Schauen wir mal, ob wir irgendeinen verfluchten Hinweis kriegen. Es war tatsächlich kein Blödsinn gewesen, die Opfer zusammenzubringen. Zuerst fiel auf, dass sie sich äußerlich sehr ähnelten. Schlank, zierlich, mit Augen wie ein Blindenhund. Aufmerksam, aber desinteressiert. Und es war überdeutlich, dass sie sich nie wehren würden. Im Gegensatz zu ihrem bescheidenen Leben hatten sie paradoxerweise alle wunderschöne Namen. Die Tochter der Köchin hieß Salome, die Friseurin Patricia, die Schneiderin Sonja. Sie saßen weit auseinander, womit sie verdeutlichen wollten, keine homogene Gruppe zu bilden. Und sie vermieden es, sich anzusehen. Ihr müsst eure Aussagen nicht wiederholen. Trotzdem muss ich euch noch ein paar Dinge fragen. Und wenn ihr drei zusammen da seid, ist das einfacher. Habt ihr mich verstanden? Hat keiner von euch etwas zu sagen? Wir haben es doch schon so oft erzählt. Ich verlange nicht aus Spaß von euch, dass ihr euch an die Vergewaltigung erinnert. Wir versuchen, diesen Kerl zu erwischen. Und jede Kleinigkeit kann uns helfen. Ich werde ein paar Dinge zusammenfassen. Und wenn ihr etwas richtigstellen oder hinzufügen wollt, unterbrecht ihr mich einfach. Ich hatte den Eindruck, als hielte ich eine Rede vor Koreanern, ohne Dolmetscher. Es war die ganze Zeit ziemlich dunkel. Er hatte eine Mütze auf. Er sprach wenig und wenn doch, dann flüsterte er. Bis jetzt alles richtig? Sie schauten alle woanders hin. Obwohl ihr weder sein Gesicht erkennen noch seine Stimme deutlich hören konntet, habt ihr alle bemerkt, dass es ein junger, gesunder und athletischer Mann ist. Stimmt das? Schweigen. Ich fasste mich in Geduld und fuhr fort. Er hat keine Gewalt angewendet. Mich hat er geschüttelt. Mich hat er geschubst und am Ärmel gezerrt. Wollt ihr damit sagen, dass er brutal war, auch wenn er euch nicht geschlagen hat? Die beiden Köpfe deuteten ein Nicken an. Gut. Jetzt will ich, dass ihr drei scharf nachdenkt. Als er euch diese Stiche zugefügt hat, wie hat er sich dabei bewegt? Kurzzeitig waren sie wie erstarrt. Patricia zeigte schüchtern auf Garçon. Kann er rausgehen? Obwohl ich die eigentliche sexuelle Aggression nicht erwähnt hatte, wirkte die unglückselige Markierung wie ein Symbol, das vielleicht noch beschämender war als die Vergewaltigung selbst. Es macht Ihnen doch nichts aus, einen Augenblick rauszugehen, Subinspektor. Natürlich nicht. Ja und? So hat er es gemacht. Sie zögerte, wen sie als Demonstrationsobjekt wählen sollte. Salome kauerte sich zusammen, aber Sonja hielt ihr den Arm hin. Patricia nahm ihn mit der rechten Hand und presste dann brutal die linke Handoberfläche drauf. Jetzt du, Sonja. Sonja tauschte mit Patricia den Platz und machte fast identische Bewegungen. Gut. Willst du es auch vormachen, Salome? Mit mir hat er es doch genauso gemacht. Du musst es mir vormachen. Bitte. Nur so kann ich sicher gehen, dass es derselbe Mann war. Sie stand schwerfällig auf. Über ihren zerschlissenen Jeans trug sie ein viel zu langes Hemd. Sie kam auf mich zu, nahm meinen Arm und drückte mit überraschender Kraft ihren drauf. Dann hob sie den Kopf und sah mich wütend an. Ich spürte ihren Hass. Und ich konnte sie verstehen. Mädchen taten mir leid. Mein Arm kribbelte und ich zog ihn zurück. Trotzdem fuhr ich fort. Danke euch allen. Das heißt also, dass er etwas am Arm trug und nur fest zudrücken musste. Sie nickten. Könnte das eine Uhr gewesen sein? Eine Armbanduhr? Ich weiß nicht. Ist gut möglich, aber es könnte auch ein Armband gewesen sein oder etwas, das mit einer Schnur festgebunden war. Was meinst du, Salome? Ich weiß nur, dass es sehr weh getan hat. Eine letzte Frage. Und das ist wichtig. Würdet ihr sagen, dass euch drei derselbe Typ überfallen hat? Sie nickten alle gleichzeitig. Das ist alles. Ihr könnt gehen. Hastig liefen sie hinaus. Sie sagten nicht einmal auf Wiedersehen und ich tat es auch nicht. Gaston kam wieder herein. Wie war's? Nichts Besonderes. Aber jetzt können wir sicher sein, dass es sich um denselben Mann handelt. Ich dachte, das wäre schon klar gewesen. Nein, es hätte sich um eine Bande handeln können. Außerdem weiß ich jetzt, wie er es genau angestellt hat mit der Markierung. Gut, dann sagen Sie mir, wie wir weiter vorgehen. Ist die Sozialarbeiterin hier? Ich weiß nicht. Ich werde nachsehen. Ich will sicher gehen, dass wir alles über die Überfälle wissen. Einen Augenblick später war er mit der Sozialarbeiterin zurück. Sie war sehr direkt. Was wollen Sie wissen? Erzählen Sie mir etwas über die Mädchen. Wie sind sie? Die Mädchen? Na ja, Sie können es sich ja vorstellen. Typisch Unterschicht. Wenig Geld, wenig Hirn, wenig Bildung. Sie arbeiten ihre Stunden ab und hängen danach in Bars rum. Glauben Sie, dass es jemand aus Ihrem Umfeld gewesen sein könnte? Naja, was soll ich Ihnen sagen? In diesen Kreisen kann man nichts mit Sicherheit ausschließen. Sie spielen an den Automaten oder Billard. Vielleicht dealen sie, vielleicht auch nicht. Wenn sie sich auf nichts einlassen, heiraten sie einen Mechaniker oder gehen putzen. Sie wissen schon. Drogen? Wirkt nicht so. Sie waren die Erste, die mit Ihnen nach der Tat gesprochen hat. Ist Ihnen irgendetwas an Ihren Reaktionen aufgefallen? Sehen. Diese Sonja war sehr besorgt wegen ihrem Freund. Ein Bursche, der in einer Autowaschanlage arbeitet, weil dieser Scheißkerl sie doch markiert hat. Patricia war die wütendste. Sie sagte, sie hätte ihn gerne umgebracht, hat sich aber sofort wieder zusammengerissen. Die andere, Salome, ein seltsames Mädchen, redet wenig, wirkt, als würde sie alles schlucken. Ich vermute, sie war noch Jungfrau. Die andere nicht. Ja, hören Sie, diese Mädels wissen ziemlich gut Bescheid über das Leben. Glauben Sie bloß nicht, dass das Kinder sind, die ein Trauma erlitten haben. Ihre Lebensumstände sind so hart, dass sowas nur ein weiterer Schlag ist. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Abends konnte ich nicht abschalten, nicht mal Chopin konnte mich beruhigen. Ich setzte mich in einen Sessel und legte die Beine hoch. Dann klingelte das Telefon. Tut mir sehr leid, Peter, Sie zu stören, aber... Keine Sorge, Gaston. Was ist los? Es handelt sich um den Vergewaltiger. Ja, und? Er hat es wieder getan. Oh Gott. Wie ist es passiert? Nein, nicht am Telefon. Es ist besser, Sie kommen ins Kommissariat. Ich bin schon hier. Im vierten Fall handelte es sich um ein Mädchen aus gutem Hause. Es war am Spätnachmittag in einem gutbürgerlichen Viertel geschehen. Penetration, vermummtes Gesicht, junger, athletischer Mann. Keine weitere Gewaltanwendung als die Markierung des Arms. Wieder kein Sperma. Das Mädchen kam vom Tennisspielen, er überraschte, drängte sie in eine Garageneinfahrt und vergewaltigte sie. Keine Zeugen. Wir konnten sie nicht befragen. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten und lag im Krankenhaus. Bis sie sich nicht beruhigt und die Schockwirkung nachgelassen hatte, würden wir keine Gelegenheit haben, mit ihr zu sprechen. In welchem Krankenhaus liegt sie? Im Sagrada Familia. Dann gehen wir sie besuchen. Oh, no. Man wird uns nicht reinlassen. Wir versuchen es trotzdem. Ich möchte dieses Mädchen sehen. Ich möchte wetten, dass sie einen hilflosen Eindruck macht, zart gebaut ist und wenig wiegt. Wie, glauben Sie auf einmal, dass der Vergewaltiger ein schwächlicher Mann ist? Darum geht es nicht. Ich denke an seine psychologische Motivation. Ein gedemütigter Typ, der sich nur bei kleinen Frauen traut. Die zierliche Erscheinung ist die einzige Gemeinsamkeit der Opfer. Das ist der wunde Punkt. Ja, ja. Nur das wird uns nicht viel weiterhelfen. Im Krankenzimmer des Mädchens herrschte das übliche Halbdunkel von Krankenhäusern. Sie lag im Bett und schlief, wahrscheinlich unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln. Ihr Körper war kaum mehr als eine horizontale Linie unter dem Leintuch. Das sogar noch im Schlaf ängstlich verzerrte Gesicht hatte zarte, blasse Züge. Sie wirkt wie tot. Haben Sie gesehen? Wie ich erwartet habe. Sie ist sehr zierlich. Sie haben sie mit Beruhigungsmitteln vollgestopft. Ja. Aber wenn sie aufwacht, wird sie sich an alles erinnern. Und es bleibt ihr nur die vage Hoffnung, dass es ein schlechter Traum war. Ich kann Ihnen sagen, Petra, dieser Typ geht mir mächtig auf den Sack. Und wenn wir ihn verhaften, werde ich ihm als erstes eine reinhauen. Beruhigen Sie sich. Subinspektor, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Hinter uns öffnete jemand die Tür und wir schreckten hoch. Es war ein Arzt mit einer riesigen Brille und Bürstenschnitt. Mir wurde gesagt, dass Sie hier sind. Wir ermitteln in dem Fall. Ich weiß, aber wir haben dem Mädchen ein Beruhigungsmittel gegeben und Sie sehen ja, dass sie nichts sagen kann. Wann schätzen Sie, wird sie reden können? Nun, ich weiß nicht, bald. Wenn sie aufwacht, bringen wir sie gleich in die Chirurgie. In die Chirurgie? Plastische Chirurgie. Wir entfernen das Mal. So schnell? Die Eltern wollen es so. Es wäre eigentlich besser, wenn sie psychisch etwas stabiler ist. Aber sie meinen, je früher, desto besser. Verstehe. Das Stigma muss beseitigt werden. Nur schnell alles verschwinden lassen, nicht wahr? Als wäre es nie geschehen. Es handelt sich um einen Eingriff ohne große Risiken. Demzufolge ist es egal, ob jetzt oder später. Rein physisch betrachtet, meine ich. Wir drei sahen zum Bett. Die Schlafende hatte sich nicht bewegt. Sie hörte uns nicht. Der Arzt wandte sich an mich. Ich habe etwas für Sie. Ich wollte es aufs Kommissariat schicken, aber da Sie schon mal hier sind... Der Arzt griff in die Tasche seines Kittels. Das haben wir in der Notaufnahme aus Christinas Arm herausgeholt. Hier ist es. Er hielt mir den Beutel mit einem winzigen Objekt darin unter die Nase. Können Sie es erkennen? Es ist so etwas wie ein winziger Zahn aus einem Silberkamm. Es steckte in der Wunde tief drinnen in einem der Stiche. Offensichtlich ist es beim Herausziehen abgebrochen und stecken geblieben. Drumherum hat sich eine runde Schwellung gebildet, aber das Gewebe hat es nicht abgestoßen. Glauben Sie, dass Ihnen das etwas nützt? Fragen Sie das im Ernst? Selbstverständlich nutzt uns das. Das ist das erste Beweisstück, das wir haben. Hat es jemand angefasst? Nein, ich habe es mit der Pinzette herausgezogen und es dann in diese Schachtel gelegt. Ich verstehe nicht viel von Gerichtsmedizin, aber ich habe den Eindruck, dass es sehr schwer sein wird, Spuren oder andere Reste an so einem kleinen Gegenstand zu finden, außer den organischen Flüssigkeiten von Christina. Wir werden es analysieren lassen. Hoffentlich ist es von Nutzen. Dieser Typ ist schon viel zu weit gegangen. Ja, das wissen wir. Er ließ uns einen Beleg unterschreiben, dass er uns ein medizinisches Beweisstück übergeben hatte und verabschiedete sich. Ich steckte das Beutelchen in die Jackentasche. Am nächsten Tag meldete sich das Labor. Wir haben den Stachel untersucht, Inspektor Delicado. Ich schicke Ihnen den Bericht gleich rüber. Können Sie mir nicht gleich schon was sagen? Nun, äußerlich hat dieser Stachel keine interessanten Merkmale. Es gibt keine Spuren, keine Hinweise, keine Fährte. Aber ich kann Ihnen etwas über seine Beschaffenheit sagen. Er ist aus purem Silber ohne Legierungen und mit einer Rhodiumschicht überzogen. Rhodium? Das ist ein Material, das Silber zum Glänzen bringt. Soweit ich weiß, wird es in der Schmuckherstellung benutzt. Das ist alles. Glauben Sie, dass Ihnen das weiterhelfen wird? Vermutlich. Bis jetzt hatten wir gar nichts. Jetzt haben wir etwas. Auch wenn es nur das ist. Ich wusste nicht, ob ich meinen eigenen Worten glaubte. Ein Material, das in der Schmuckherstellung benutzt wird, ist kein besonders spektakulärer Hinweis. Aber vielleicht hatte dieses Rhodium spezielle Charakteristika, die eindeutig in eine Richtung wiesen. Endlich ein Ansatzpunkt. Gaston besorgte uns einen Juwelier für eine Befragung. Er empfing uns erst nach Ladenschluss. Der Juwelier zeigte sich anfangs widerwillig, dann neugierig. Er legte den Stachel unter die Lupe. Was soll ich Ihnen sagen? Das ist ein Silberstachel, der mit Rhodium überzogen ist. Erzählen Sie uns von diesem Material. Rhodium? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Vor ein paar Jahren wurde es noch häufig für Silberschmuck benutzt. Es glänzt stärker, verschönert den matten Schimmer von Silber. Der Effekt ist sehr auffällig. Später hat man herausgefunden, dass viele Frauen allergisch darauf reagieren. Seither wird es immer weniger benutzt. Und abgesehen vom Glanz, welche Eigenschaften hat es noch? Ich wüsste keine. Stimmt es, dass es Silber härter macht? Jedes Bad tut das. Egal aus welchem Material. Sie haben eben gesagt, dass es kaum noch benutzt wird. So ist es. Wissen Sie, welche Juweliere es noch benutzen? Großer Gott, wissen Sie, wie viele kleine Werkstätten es in Barcelona gibt? Ich verlange ja nicht, dass Sie mir jetzt gleich antworten. Nehmen Sie sich Zeit. Vielleicht können Sie uns eine Liste erstellen, mit der wir weiterarbeiten können. Das wäre eine lange Liste. Tun Sie es, bitte. Um 10 Uhr am kommenden Morgen erwartete mich die Vernehmung des vierten Opfers. Das Äußerliche des Mädchens erschreckte mich. Sie sah noch schlechter aus als im Krankenhaus. Unter den Augen zeichneten sich dunkle Ringe ab. Sie war das ideale Opfer für den Vergewaltiger. Zierlich, feine Züge und zarte Hände mit schmalen Fingern wie eine Renaissance-Jungfrau. Christina sah kaum auf. Sie schämte sich noch mehr als die anderen Mädchen. Erst listete sie die Fakten auf, die ich schon auswendig kannte. Keine blasse Ahnung vom Gesicht oder der Stimme, der Wunde auf dem Arm. Doch dann erinnerte sie sich an ein wichtiges Detail. Ich habe gesehen, womit er mich verletzt hat. Du hast es gesehen? Ja. Was war's? Eine Uhr. Eine Uhr? Ja, ich habe im Dunkeln das Zifferblatt leuchten sehen und die grünen Zeiger. Dann hat er sie zugemacht. Zugemacht? Es hörte sich wie das Klicken eines Deckels an und ich konnte nichts mehr sehen. War es eine von diesen alten Taschenuhren mit Deckel? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es genau war. Es war dunkel. Vielleicht habe ich etwas anderes gehört. Wie soll ich das wissen? Ist schon gut. In Ordnung. Das ist schon viel. Jetzt werden wir ihn erwischen. Hoffentlich. Ich erstattete dem Kommissario einen allgemeinen Lagebericht und versuchte, seine Haltung uns gegenüber einzuschätzen. Völlige Gelassenheit. Die Dinge liefen, wie sie laufen sollten. Als ich aus dem Zimmer des Chefs kam, fing mich ein Streifenpolizist ab. Inspektora Delicado, ich habe eine telefonische Nachricht für Sie. Eine was? Der Subinspektor Garçon hat den dringenden Wunsch geäußert, dass Sie schnellstmöglich in die Calle Avenue 36 kommen möchten. Weitere Einzelheiten hat er nicht genannt. Ich filterte aus dem blumigen Beamtenstil das Wesentliche heraus. Bestimmt war es wichtig. Garçon neigte nicht zu Botschaften zwischendurch. Von weitem erkannte ich, dass die Hausnummer zu einer kleinen Werkstatt gehört. Es war eines der typischen Altstadtgeschäfte, die sich der Modernisierung widersetzt hat. In einem winzigen Schaufenster hingen an einem Metalldraht ein paar Uhren. Ich trat ein und fing den begeisterten Blick meines Kollegen auf. Ich begriff. Petra, dieser Herr hier sagt, dass er vor einiger Zeit so eine Arbeit angefertigt hat, wie die, nach der wir suchen. Neben ihm stand ein alter Mann, der einem Roman von Dickens oder Balzac entsprungen schien. Können Sie uns erklären, was das für eine Arbeit war? Ich habe einen Kranz aus rotierten Silberstacheln an eine Herrenuhr gelötet. Wie sah die Uhr aus? Ich weiß nicht. Gewöhnlich. Eine billige Uhr, die man überall kaufen kann. Mit Lederarmband. Eine digitale oder eine mit Zeigern? Mit Zeigern. Haben Sie einen Deckel, einen Verschluss angebracht? Nein, ich habe nur die Stacheln angefertigt. Und sie in ein Rhodiumbad getaucht, weil er wollte, dass sie glänzen und sehr hart sind. Ich zog das Schächtelchen mit dem Beweisstück heraus. Könnte das eine der Stacheln sein, die Sie angebracht haben? Er tauschte seine Brille gegen ein schäbiges und lediertes Okular. Ja, könnte sein. Erinnern Sie sich daran, wer Sie beauftragt hat? Ja, ein großer junger Mann, so um die 20. Haben Sie seinen Namen und seine Telefonnummer? Nein, er hat mir nur eine Kontaktnummer dagelassen. Haben Sie ihn unter dieser Telefonnummer angerufen? Ich kam nicht dazu, er war schon vorher da. Er hat Ihnen nicht gesagt, wofür er diese Veränderung an der Uhr braucht? Nein. Und das hat Sie nicht gewundert? Es kommen alle möglichen Verrückten hierher, bitten um Gravierungen von Namen oder Sätzen in Schmuckstücke oder in kleine Herzen. Ich habe Goldplaketten für Hundehalsbänder angefertigt, ich kann Ihnen sagen. Ja, ja, in Ordnung. Können Sie uns diese Telefonnummer jetzt geben? Der Alte ging die schmutzigen Heftseiten seines Auftragbuchs durch, blätterte, sortierte aus. Ich glaube, die ist es. Und steht da irgendein Datum? Ein Name, irgendein Hinweis? Nein, nur Krone aus rotiertem Silber für Uhr. Kein Name. Steht da kein Name? Hat er sich geweigert, Ihnen persönliche Angaben zu machen? Ich habe ihn nicht danach gefragt. Können Sie uns den Jungen beschreiben? Es ist sehr wichtig. Konzentrieren Sie sich. Was weiß ich denn, wie der Junge aussah? Ich bin 80 Jahre alt, arbeite 10 Stunden am Tag, ganz allein. Glauben Sie, ich kann mich an alle erinnern, die in mein Geschäft Sie kommen? Sie sind verpflichtet, uns zu antworten. Das ist kein Witz. Wir suchen einen Vergewaltiger. Also überlegen Sie gut, bevor Sie etwas sagen. Ein Vergewaltiger? Antworten Sie! Sehen Sie, die Inspektora will nur, dass Sie sich ein bisschen anstrengen. Wir verstehen Sie schon. Aber jede Einzelheit könnte uns weiterhelfen. Ich weiß gar nichts. Und ich erinnere mich an gar nichts. Beim ersten Mal habe ich ihn eine Minute lang gesehen. Und dann wieder nur kurz, als er die Uhr abholte. Sie haben kein Recht dazu, einfach so in die Werkstatt eines alten Mannes zu kommen und mich auf diese Art und Weise unter Druck zu setzen. Ist ja gut. Beruhigen Sie sich. Wir lassen Ihnen unsere Telefonnummer hier. Und wenn Sie sich an etwas erinnern, rufen Sie uns an. Er schob mich sanft Richtung Tür. Was tun wir jetzt, Inspektora? Wir bringen die Telefonnummer ins Kommissariat. Dort kriegen wir raus, wer der Teilnehmer ist. Die Telefonnummer gehörte zu einer Bar. Das Café del Picador befand sich im Viertel del Clot. Auf der Hinfahrt machte sich keiner von uns beiden allzu viele Hoffnungen. Eher unwahrscheinlich, dass der Besitzer involviert war. In einer Bar gingen viele Leute ein und aus. Diese hier war gewöhnlich und schmutzig. Es ist besser, wenn Sie hier bleiben. Sollten wir nochmals inkognito hierher müssen, ist es besser, wenn einer unerkannt bleibt. Damit Sie nicht gleich die Polizei wittern. Sie haben recht. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Er fühlte sich sichtlich geschmeichelt. Ich sah ihn mit wehendem Mantel über seinem hässlichen braunen Anzug in das Lokal gehen. Nach einer Weile kam er mit federnden Schritten wieder heraus. Also, die Kneipe gehört einem kinderlosen Ehepaar. Es ist eine ganz normale Cafeteria, in der die Arbeiter aus dem Viertel frühstücken und zum Mittagessen. Abends haben sie geschlossen. Nichts Verdächtiges? Nein. Sie haben niemandem die Telefonnummer gegeben und wurden auch nicht gebeten, Nachrichten entgegenzunehmen. Sie haben keine Neffen? Es kommen keine Jugendlichen hierher? Man müsste sie überwachen. Was halten Sie von einer Woche? Gut. Es ist zum Verzweifeln. Wir sind so nah an etwas dran, was wir nicht greifen können. Erinnert mich an die Tantalus-Qualen. 2 Tage hintereinander observierten wir diese verdammte Bar. Ab und zu blieb Gaston im Auto und ich ging hinein. Ich trank einen Kaffee. Doch nach kurzer Zeit war ich für alle verdächtig. Die Betreiber und die Gäste beäugten mich misstrauisch. Ich beobachtete große junge Männer und versuchte herauszufinden, ob sie eine Uhr trugen. Wir verschwendeten auf erbärmliche Weise unsere Zeit. Als ich am 2. Tag abends nach Hause kam, legte ich mich völlig erschöpft in mein Bett und schlief sofort ein. Ich brauchte einige Zeit, bis ich das entfernte Telefonklingeln wahrnahm und zuordnen konnte. Und es dauerte dann noch einige Minuten, bis ich überhaupt verstand, was Gaston sagte. Sagen Sie das bitte noch einmal, Subinspektor. Ich bin doch ganz verschlafen. Der Alte hat gerade angerufen. Er hat sich endlich an was erinnert. Den Namen? Nein, aber er hat sich an ein wichtiges Erkennungsmerkmal erinnert. Was denn? Einen dunklen, fast schwarzen Zahn in der vorderen Zahnreihe. Der obere Schneidezahn. Gut. Danach können wir fragen. Wir versuchen es. Ich hole Sie morgen früh um 6 Uhr ab. Wir müssen noch vor dem Frühstück mit den Inhabern der Bar reden. Ich werde pünktlich sein. Punkt 6 verließ ich das Haus. Garçon stand schon da. Endlich hat er sich erinnert, hä? Inspektora. Glauben Sie nicht, dass ihn plötzlich eher sein Gewissen plagt? Daran habe ich auch schon gedacht. Am Telefon wirkte er eingeschüchtert. Er wird lange gegrübelt haben, ob er uns das sagen soll. Macht ihn das verdächtig? Ich glaube nicht. Sie wissen doch, wie sich die Leute der Polizei gegenüber verhalten. Je weniger sie sagen, desto besser. Sie haben höllische Angst davor, in etwas verwickelt zu werden. Oder gar als Zeuge aussagen zu müssen. Besonders ältere Menschen. Warum sollte er sich in seinem Alter in Schwierigkeiten bringen? Hä? Aber dann bekommt er doch Gewissensbisse. Er parkte vor der noch geschlossenen Bar. Wir warteten auf die Eigentümer. Garçon steckte sich eine Zigarette an und trällerte vor sich hin. Und ich kämpfte mit meiner Müdigkeit, bis mir Garçon einen leichten Stoß mit dem Ellbogen versetzte. Da kommen Sie. Das Ehepaar stieg aus einem Lieferwagen. Wir warteten noch, bis sie die Metalljalousie hochgeschoben hatten und sie hineingegangen waren. Garçon zog die Rockschöße seines Mantels zusammen. Gehen wir. Als sie uns beide zusammen sah, machte die Frau ein vielsagendes Gesicht, als würde sie denken, hab ich's doch gewusst. Unsere bloße Anwesenheit schüchterte sie ein. Noch bevor sie wissen konnte, was wir von ihr wollten, war in ihren Augen der Wunsch abzulesen, wir sollten verschwinden. Ich bin Subinspektor Garçon. Erinnern Sie sich? Ich war kürzlich hier. Das ist Inspektora Delicado. Guten Tag. Wir suchen einen Ihrer Gäste oder jemanden, der öfter ins Lokal kommt. Aber wir haben Ihnen doch schon gesagt. Ich weiß, aber da gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich nicht erwähnt hatte, die Ihnen aber vielleicht aufgefallen ist. Der Mann, den wir suchen, ist jung, groß und hat einen dunklen, fast schwarzen Schneidezahn. Naja, ich weiß nicht. Manchmal kommt ein Junge her, der so einen Zahn hat. Ich meine Juan. Aber Juan ist kein Gast. Der Junge fährt Bier aus. Aber auf mich wirkt er nicht wie einer, der was anstellt. Na gut, ja. Wir wollen ja nur mit ihm reden. Ist er groß und kräftig? Ja. Was hat er gemacht? Wissen Sie, wo genau er arbeitet? Ja, in einem Getränkelager, 2 Straßen von hier. Hat er die Telefonnummer Ihres Lokals? Klar. Er ruft jede Woche an, um zu fragen, was wir bestellen wollen. Sagen Sie mir, wo dieses Lager ist. Der Mann beschrieb Garçon schließlich den Weg. Bleiben Sie hier. Ich werfe einen Blick hinein. Ich blieb am Tresen sitzen. Der Mann band sich die Schürze um und verschwand in der Küche. Während die Frau den Tresen sauber wischte, beobachtete sie mich neugierig. Wollen Sie einen Kaffee? Ich habe beim Reinkommen gleich die Maschine angestellt. Sie ist schon heiß. Ich nickte. Dieser junge Juan bringt uns immer die Bierfässer. Manchmal kommt er vorbei, um etwas zu trinken. Er arbeitet ja um die Ecke. Aber das kommt nur gelegentlich vor. Oh. Kommt er allein? Ja. Ehrlich gesagt wirkt er auf mich wie ein guter Junge, obwohl ich ihn kaum kenne. Aber was soll ich sagen, die Jugend. Entweder sie nehmen Drogen oder... Nimmt er Drogen? Nein, das war nur so dahergesagt. Ich weiß nichts über ihn. Nicht mal seinen Familiennamen. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, ob er eine merkwürdige Armbanduhr trägt? Eine Uhr mit Stacheln, mit irgendeinem Deckel? Damit man das Zifferblatt nicht sehen kann. Also irgendetwas in der Art. Sie zuckte die Achseln und schüttelte den Kopf. Dann leuchteten ihre Augen plötzlich auf. Oh, Sie suchen den Blumenvergewaltiger, der die Mädchen am Arm kennzeichnet, stimmt's? Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Senora, reden Sie keinen Unsinn. Ich ging zur Tür, um den Fragen dieser Frau auszuweichen. Auf der Straße wurde es langsam lebendig, aber die Bar war noch leer. Plötzlich kam ein Junge näher. Er rieb sich die Hände vor Kälte. Ich trat zurück, damit er eintreten konnte. Da ist er! Der Junge blieb wie angewurzelt stehen und starrte mich an. Einen Moment sah ich in seine grauen, ausdruckslosen Augen. Halt! Stehen bleiben! Polizei! Er stürzte zurück zur Tür und ich erwischte ihn am Arm. Dann spürte ich einen heftigen Schmerz. Ich hörte meine Nase knirschen. Ich lag auf dem Boden und schluckte Blut. Neben mir waren ein paar Stühle umgekippt. So gut ich konnte, rappelte ich mich auf. Mein Gott, setzen Sie sich. Sind Sie verletzt? In dem Augenblick tauchte Garçon auf. Er kniete sich vor mir nieder und sah mich mit seinen gutmütigen Eulenaugen an. Verdammt, Petra. Der hat Ihnen aber ordentlich eine verpasst. Er ist mir entwischt. Ach, vergessen Sie das doch jetzt. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. In der Ambulanz wurde mir versichert, dass meine Nase nicht gebrochen sei. Aber als ich mich im Spiegel sah, war ich beeindruckt. Ein violetter Bogen umrahmte meine Augen. Ich bekam eine Spritze zur Blutstillung und musste 3 Stunden auf einer Krankenbahre liegen. Inzwischen kümmerte sich Garçon um alles. Ausfindig machen und informieren des Haftrichters, Steckbrief und Haftbefehl, absuchen der Umgebung mit Streifenpolizisten. Er fand sogar noch Zeit, mich aus dem Krankenhaus abzuholen. Ich fühlte mich schwach und dumm, weil ich dem Vergewaltiger die Flucht ermöglicht hatte. Garçon versuchte mich zu beruhigen. Es war nicht Ihre Schuld. Der Typ hat mich ins Lager kommen sehen und verzog sich für alle Fälle in die Bar. Er konnte ja nicht wissen, dass wir ihm so dicht auf den Fersen sind. Dann ist er über Sie gestolpert. Da kann man nichts machen, Sie wurden überrumpelt. Was hat Ihnen der Lagerverwalter erzählt? Nichts Besonderes. Es überrascht ihn sehr, dass der Junge gesucht wird. Also, er heißt Juan Jardiel und hat wirklich einen angeschwärzten Zahn. Außerdem ist er höflich und fleißig. Vielleicht ist er gar nicht der Vergewaltiger. Diejenigen, die im Umfeld eines Verdächtigen leben, weigern sich immer, irgendwelche dunklen Seiten an ihm zu erkennen. Aber irgendwas hatte dieser Junge zu verbergen. Die Telefonnummer der Bar, der dunkle Zahn, der Angriff, seine Flucht. Warum hat er wohl dem Juwelier die Telefonnummer der Bar gegeben? Ist ganz typisch. Den Leuten fällt nicht mal ein, eine Telefonnummer zu erfinden. Er hat ihm die gegeben, die er gerade im Kopf hatte. Hm? Haben Sie sein Gesicht gesehen? Ja, einen Augenblick lang. Seine grauen Augen sind mir aufgefallen. Ohne jeden Glanz. Würden Sie ihn wiedererkennen? Wenn ich ihn aufmerksam ansehen könnte, ja. Aber in der Metro? Ja, das kann doch schon reichen. Im Gegensatz zu mir hatte er sich clever verhalten und schnell reagiert. Er war schon bei diesem Jardiel zu Hause gewesen, hatte ihn aber nicht angetroffen. Jardiels Mutter war Witwe und hatte keine weiteren Kinder. Eine ganz normale Frau. Ungewöhnlich war nur, dass die Verlobte des Jungen auch in der Wohnung lebte. Eine schon vor Jahren von der Mutter aufgenommene Pflegetochter. Beide reagierten ungläubig und verweigerten hartnäckig jede Auskunft. Die Hausdurchsuchung führte zu keinem Ergebnis. Wie auch immer, Garçon hatte eine ausführliche Befragung anberaumt, damit ich dabei sein konnte. Wenn Sie sich morgen besser fühlen, fahren wir nochmal dorthin. Aber Sie sollten sich besser erstmal ausruhen. Unsinn! Wir sind ihm dicht auf der Spur. Los, kommen Sie! Zu Befehl, Inspektora. Gefährliche Riten. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Alicia Jiménez Bartlett. Aus dem Spanischen von Sibylle Martin. 1. Teil: Die Blume des Bösen. Es sprachen Petra Delicado, Lena Stolze. Garçon, Michael Mendel. Salomé, Barbara Behrendt. Uhrmacher, Hans-Michael Rehberg. Sowie Magdalena Flade, Hubertus Gerzen, Horst Hildebrandt, Katharina Müller, Felicitas Ott, Jannik Petri, Bodo Primus, Manuela Romberg, Margarete Saalbach, Andreas Serda, Friedrich von Bülow und Bert Wesselmann. Ton und Technik Bettina Kroll und Daniel Sänger. Regieassistenz Marc Ginzler. Musik Henrik Albrecht. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2004. Dramaturgie Andrea Otte.